Good morning, good morning, good morning, my friends, who will never turn back. Guten Morgen, meine Freunde, die sich niemals zurückwenden werden. Look, schau. Verse 14, he cancelled out every legal violation he had on our record. Vers 14, er löschte jeden Rechtsverstoß, den wir in unserer Akte hatten. I mean, how more beautiful can you express that? Schöner könnte man es nicht ausdrücken. Do you know, there were legal violations. Es gab rechtliche Zuwiderhandlungen. Another translation said that he cancelled out all of our debts. Eine andere Übersetzung sagt, dass er all unsere Schuld getilgt hat. So what actually happened? Was ist also tatsächlich passiert? Well, every time you sinned, you got into debt with God. Jedes Mal, wenn du gesündigt hast, hast du dich bei Gott verschuldet. It's just that simple. So einfach ist das. So you had to pay. Du musst also dafür bezahlen. So look what Jesus did on the cross. Schau, was Jesus am Kreuz tat. Every single debt that you had against him, he actually cancelled it out. Er hat jede einzelne Schuld, die du ihm gegenüber hattest, ausgelöscht. So it doesn't matter how many legal violations you had, they all cancelled. Es spielt also keine Rolle, wie viele Rechtsverstöße du hattest, sie sind alle getilgt. Do you know, I love, love, love, love, love, love something about the Brazilian law. Ich liebe, liebe, liebe, liebe etwas am brasilianischen Gesetz. And it's this. Und zwar, that no matter how many points you have in your driver's license, at the end of the year, they all cancelled out. Egal wie viele Punkte du auf deinem Führerschein angesammelt hast, am Ende des Jahres werden sie alle gelöscht. I tell you why I love that. Ich sage dir, warum ich das liebe. Because when I moved here to Sao Paulo, denn als ich nach Sao Paulo gezogen bin, there was a 30 km/h speed limit that basically, unless you really know it, everybody misses that. Gab es eine 30 Kilometer Tempolimit mit Blitzer, das keiner gesehen hat, es sei denn, man kannte es bereits. And it's a road I drive sometimes 2-3 times a day. Manchmal fahre ich diese Strecke 2-3 Mal pro Tag. And like, it's there's 50 everywhere and then suddenly there's a 30 and you don't even know it. Überall ist eine 50 und dann plötzlich ist da 30 und du merkst es nicht mal. And every time you get into that, you get 4 points on your license. Jedes Mal, wenn du dort geblitzt wirst, bekommst du 4 Punkte auf deinen Führerschein. And you know what happened with the pandemic? Und weißt du, was während der Pandemie geschah? And we moved to Sao Paulo just at the beginning of the pandemic. Wir sind ganz zu Anfang der Pandemie hierher gezogen. Here's what happened. Folgendes geschah. It took a year and a half until I got the speeding ticket. Es dauerte 1,5 Jahre, bis ich den ersten Bußgeldbescheid erhielt. So think about this. Also überleg mal. By the time I got the first one, I already probably had a couple of hundred. Als ich den ersten Bescheid erhielt, war ich wahrscheinlich schon wieder 100 Mal geblitzt worden. So I would have lost my driver's license so many times. Ich hätte meinen Führerschein also oft abgeben müssen. But at the end of the year, it all gets cancelled. Aber am Ende des Jahres wird alles gelöscht. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? So look what happened to the cross. Also schau, was am Kreuz geschah. Every legal violation is cancelled. Jeder Rechtsverstoß wurde ausgelöscht. He cancelled out every legal violation we had on our record. Er löschte jeden Rechtsverstoß, den wir in unsere Akte hatten. So listen. Also hör zu. At the cross, here's what happened. Am Kreuz geschah Folgendes. The one little white lie that you've committed in your life, and that's the only sin you've ever committed, is cancelled out. Die eine Notlüge, was die einzige Sünde war, die du jemals begangen hast, wurde ausradiert. But the rapist, the child abuser, the murderer, who's done nothing but evil his whole life, the moment he turns to Christ, it's all cancelled out too. Aber bei dem Vergewaltiger, Kinderschänder, Mörder und all denen, die in ihrem Leben nur Böses getan haben, wird ebenfalls alles ausgelöscht, wenn sie sich Jesus zuwenden. It's gone. Es ist entfernt. And look how beautiful the Passion says it. Und schau, wie schön die Passion es ausdrückt. Not only did he cancel our legal violation. Er löschte nicht nur jeden unserer Rechtsverstöße. So look, if the devil wants to take you to court. Wenn der Teufel dich vor Gericht ziehen will. And accuse you for the sin that you've committed. Und dich für die Sünden, die du getan hast, anklagen will, just say this to him. Dann sage ihm einfach, say, I'm sorry, they're all invalid. Verzeihung, die sind alle ungültig. All of these tickets have been paid. Alle diese Schuldscheine wurden bezahlt. Sorry, it's all been paid. Sorry, alles wurde schon bezahlt. So I'm not denying that I did that. Ich leugne nicht, dass ich das getan habe. But I'm telling you it's been paid. Aber dafür wurde bereits bezahlt. So what do you want to do with a paid ticket? Also, was willst du mit einem bezahlten Schuldschein machen? Go with it wherever you want to, but not to me, because I have no more tickets to pay. Geh damit, wohin du willst, aber nicht zu mir, denn ich habe nichts mehr, was noch bezahlt werden müsste. Jesus paid it. Jesus bezahlte dafür. Look what he says. Weiter heißt es. And the old arrest warrant that stood to indict us. Und den alten Haftbefehl, der dazu diente, uns anzuklagen. You know, the arrest warrant is this poster that says wanted. Weißt du, dieser Haftbefehl ist der Steckbrief, auf dem steht gesucht. You know, there was a arrest warrant out and it says wanted Reinhard Hitler for sinning against God. Es gab mal einen Haftbefehl, auf dem stand gesucht Reinhard Hitler, weil er gegen Gott gesündigt hat. And when Jesus died on the cross, aber Jesus starb am Kreuz. And the moment I accepted what he did on the cross, und in dem Moment, in dem ich das, was er am Kreuz getan hat, angenommen habe, Jesus went and ripped all these posters off the wall and said cancel, cancel, cancel. Riss Jesus all die Haftbefehle ab und sagte gelöscht, gelöscht, gelöscht. He erased it all, our sins, our stained soul. He deleted it all and they cannot be retrieved. Er hat alles entfernt, unsere Sünden, unsere befleckte Seele, er hat alles ausgelöscht und sie können nicht wiederhergestellt werden. Listen. Hör zu. A really, really good computer expert can retrieve erased data. Ein wirklich guter Computerexperte kann gelöschte Daten wiederherstellen. But your sins that have been erased can never be retrieved. Aber deine einmal gelöschten Sünden können nicht wiederhergestellt werden. Do you know, the devil is terrified for Christians to really believe this truth. Dem Teufel graut davor, dass Christen diese Wahrheit wirklich glauben. Because if we live free from sin, denn wenn wir frei von Sünde leben, if we live free from guilt and shame, wenn wir frei von Schuld und Scham leben, that means we have complete boldness before the throne of God. Bedeutet das, dass wir in absoluter Kühnheit vor dem Thron Gottes sind? We now can grab hold of everything that belongs to us through Christ Jesus because we know we are worthy. Wir können dann alles ergreifen, was uns durch Jesus Christus gehört, weil wir wissen, dass wir würdig sind. Do not allow the devil to retrieve the stuff that is not supposed to be retrieved. Erlaube dem Teufel nicht, Dinge wieder zurückzuholen, die nicht wieder geholt werden sollen. We must not do this. We must resist him steadfast. Wir dürfen das nicht tun, sondern wir sollen ihm standhaft widerstehen. But may I tell you something? Aber darf ich dir etwas sagen? Please don't either retrieve your brothers and sisters' sin. Bitte hole auch nicht die Sünden deiner Brüder und Schwestern wieder hoch. Because they are cancelled too. Denn die sind ebenfalls ausgelöscht. All gone. Alle entfernt. All deleted. Alle gelöscht. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.